Nach einer Weile seufzte Fuchu und erklärte, »Sie sagen, es ist nichts zu ändern. Es sei denn, es fände sich jemand, der diese Aufgabe für dich übernimmt.« »Aber es sind unzählige Geschichten«, rief Bastian, »und aus jeder kommen immer neue. So eine Aufgabe kann niemand übernehmen.« »Doch«, sagte Atreo, »ich.« Bastian schaute ihn sprachlos an, dann fiel er ihm um den Hals und stammelte, »Atreo, Atreo, das werde ich dir nie vergessen.« Atreo lächelte. »Gut, Bastian, dann vergisst du auch Phantasie nicht.« Er ging auf das Tor des schwarzen Schlangenkopfes zu, das noch immer hochgewölbt war, wie in dem Augenblick, als sie den Ort betreten hatten. »Fuchur«, sagte Bastian, »wie wollt ihr das je zu Ende bringen, was ich euch da zurücklasse?« Der weiße Drache zwinkerte mit einem seiner rubinroten Augenbälle und antwortete, »Mit Glück, mein Junge, mit Glück.« Damit folgte er seinem Herrn und Freund. Bastian blickte ihnen nach, wie sie durch das Tor hinausgingen, zurück nach Phantasien. Die beiden drehten sich noch einmal um und winkten ihm zu. Dann senkte sich der schwarze Schlangenkopf, bis er wieder auf dem Boden lag. Bastian konnte Atreo und Fuchur nicht mehr sehen. Er war jetzt allein. Er drehte sich nach dem anderen, dem weißen Schlangenkopf, um und sah, dass dieser sich zur gleichen Zeit gehoben hatte und dass die Schlangenkörper auf dieselbe Art zu einem Tor gebogen waren wie vorher auf der anderen Seite. Rasch schöpfte er mit beiden Händen vom Wasser des Lebens und rannte auf dieses Tor zu. Dahinter war Dunkelheit. Bastian warf sich in sie hinein und stürzte ins Leere. »Vater!« schrie er. »Vater! Ich bin Bastian Balthasar Buchs!« Noch während er es schrie, fand er sich ohne Übergang auf dem Speicher des Schulhauses wieder, von wo aus er einst vor langer Zeit nach Phantasien gekommen war. Er erkannte den Ort nicht gleich und war wegen der wunderlichen Dinge, die er um sich erblickte, wegen der ausgestopften Tiere, des Gerippes und der Gemälde, sogar einen kurzen Augenblick unsicher, ob er sich nicht doch noch immer in Phantasien befand. Wie lange mochte es her sein, dass er von hier aus seine große Reise durch die unendliche Geschichte angetreten hatte? Wochen? Monate? Vielleicht Jahre?